Thymian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir legen jetzt wieder los. Eine volle Talkwoche liegt vor uns und wir starten mit einer freien Themennacht. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es dann auch wieder ein festes Thema, wie wir das ja schon so kennen. Und das Thema wird heißen Abgedreht und durchgeknallt. Aber heute geht's um alles, was euch interessiert. 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heißt André und er ist 29. Hallo André. Ja, guten Abend, Domian, hallo. Hallo, André. Um was geht's? Ja, durchgeknallt und abgedreht. Für viele Menschen passt ganz gut, was du eben gesagt hast. Bei mir geht's um Thema Außerirdische. Ach, ja. Ja, passt ja ganz gut, weil jetzt über Bremen war ja eine Erscheinung, wo viele noch nicht wissen, was es war. Die Polizei aber wurde schon eingeschaltet, ich habe gehört. Ja, ja, ja, war, ist ja. Viel Aufruhr gewesen. Ja. Aber bei mir geht es um was anderes. Also ich habe von Kindheit an immer gesprochen und seit ich sprechen konnte, immer davon geredet, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin. Es war alles sehr komisch. Meine Eltern holen mich ab, meine außerirdischen Eltern, habe ich zu meinen Eltern immer gesagt, zu meiner Verwandtschaft, meinem Freundeskreis. Aber wenn du das als Kind schon gesagt hast, musst du doch schon überhaupt, wenn du das Wort außerirdisch in den Mund nimmst, irgendwas davon schon mal gehört haben. So, als Kind weiß man, denkt man doch nicht über sowas nach. Also ich habe als Kind noch eigentlich nie was davon gehört. Ich hatte auch eine super Kindheit, super Familie. Also dass ich da irgendwie weg wollte, war auch nicht der Fall. Ich habe auch nicht konkret gesagt außerirdisch. Ich habe gesagt, ich gehöre hier nicht hin. Also ich komme woanders her und meine richtigen Eltern holen mich ab. Mhm. Und aber auch schon in dem Bewusstsein, dass es woanders ist. Also nicht hier auf dieser Erde, dieser Umgebung, die ich damals wahrgenommen habe. Mhm. Ja, und da war ich wirklich sehr, sehr überzeugt von. Bin ich auch heute noch. Aber über einen gewissen Zeitraum ist das Thema irgendwo dann wieder fallen gelassen worden. Mhm. Ich habe mich dann ja den normalen Menschen in Anführungsstrichen angepasst, Schule, habe mich immer irgendwie fremd gefühlt und habe mich auch immer ein bisschen geärgert, wie alles so hier läuft auf dieser Welt, weil ich es anders kenne, unterbewusst. Also ich sag hier, irgendwie läuft das komisch. Mhm. Hab dann ein bisschen in der Religion, im Glauben, alles was spirituell war, habe mich sowieso interessiert. Ja. Und bin dann auch zum Thema Rückführung, Reinkarnation gekommen und habe mich auch rückführen lassen. Und gut, das führt ein bisschen jetzt ab, aber ich bin an Menschen getroffen, weil ich dann irgendwann doch den Beweis haben wollte, gibt es zum Beispiel Engel, gibt es Geistführer. Ich kam also mit dieser Materie der Spiritualität in Verbindung. Und da sagten mir medial begabte Menschen, also die Fähigkeit besitzen, mit Geistern zu sprechen, mit Verstorbenen, dass ich einen Ursprung woanders hätte. Aber ich habe danach gar nicht gefragt. Das kam im Gespräch. Was heißt denn woanders? Ich habe mit einem sehr lieben Medium gesprochen. Die hat mir gesagt, ich käme vom Sirius-System und mein Name wäre da Cyrano gewesen. Vom Sirius-System? Vom Sirius-System. Was genau. Heißt, ist das ein Planetensystem? Oder? Das ist ein Planetensystem, ganz genau. Mhm. Ja, das war erstmal wieder überraschend, weil ich eigentlich einen ganz anderen Kurs eingeschlagen hatte mit Rückführung und tieferer Spiritualität. Stopp, was hat das Medium denn gesagt, wie du hierher gekommen bist? Das geht über die Reinkarnation, also dass ich mich entschieden hätte, die Reinkarnationstherapie, Reinkarnation, ist so ein Grundprinzip dann erstmal, was man erstmal glauben muss, verstehen muss. Und aus diesem höheren Bewusstsein wurde mir dann auch klar, dass alles zusammenhängt und dass man sehr wohl Leben auf der Erde haben kann, aber auch woanders. Und dass auch andere Wesen aus anderen Planeten auch hier inkarnieren, ja, um diesen Planeten irgendwo zu verändern. Es wird ja immer doller. Jetzt, ja. Jetzt kommen nicht nur die Verstorbenen von der ursprünglichen Erde wieder, sondern auch noch Fremde können hier wiedergeboren werden. Ja, glaubst du wirklich an den ganzen Kram, sage ich mal? So, es hört sich wirklich sehr mysteriös an und auch meine Familie und so, die glauben, sind auch immer sehr skeptisch und dann glaubst du das eigentlich wirklich. Es ist mehr ein innerliches Wissen, weil ich immer ein sehr reflexiver Mensch war und ich auch eigentlich so nie dran geglaubt habe an das Ganze, aber die Neugier hat mich gepackt. Ich bin da hinterher hinter diesem Thema gewesen und muss sagen, dass ich es ja aber eigentlich weiß. Aber man steigt da ja in eine komplette Fantasy-Welt ein. Da kann ich auch Filme gucken oder irgendwelche Bücher lesen. Ja, nicht unbedingt. Also ich würde das... Es ist eigentlich reine Fantasie. Also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt nur in diesen Fantasiekonstrukten dann lebt. Also man gibt hier auch seine normalen Aufgaben nach auf der Welt. Ja. Aber man beobachtet ganz anders. André, wenn du sagst, dass du irgendwo schon mal hier oder wo auch immer warst, oder auf Sirius, so wie man das da heißen mag, warst. Ja. Was genau warst du denn da? Da kann ich mich natürlich jetzt noch nicht dran erinnern. Also ich habe nachgeforscht und es ist ja ein physisches Wesen auch. Ne? Also es ist ja auch tatsächlich so, dass dieses ganze UFO-Phänomen immer mehr aufkommt und dass auch... Ja, aber das ist doch alles Unfug. Es gibt doch keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler, der sagt, ja, das sind UFOs, die man da sieht. Alles ist immer irgendwie technisch erklärbar. Aber man kann es auch nicht gegenbeweisen, sage ich mal. Es ist ein Tabuthema, es ist erstmal so ein Thema, wo man sich vom Verstand lösen muss. Man muss wirklich... Glaub mir doch, die Welt ist umspannt von Satellitensystemen. Alle Großmächte spähen hunderttausendfach ins Weltall. Da glaubst du doch nicht, dass da ein einziges UFO hier irgendwo über Braunschweig fliegen könnte, ohne dass das die großen Mächte in irgendeiner Form mitbekommen. Ja, natürlich bekommen wir das mit. Ja, du meinst natürlich, die schweigen, weil das ist alles geheim und wir dürfen das nicht wissen und so. Ach, ja. Ich halte das alles für Quatsch, ehrlich gesagt. Also. Ja, klar, ist ja jedem seine Meinung. Das ist richtig. Aber ich meine, das ist bei dir noch ein bisschen was anderes, dass du sowas in dir spürst, dass da irgendwas in dir ist, was das auch immer sein mag. Was du nicht erklären kannst. Das ist ja noch wie ein anderes Kaliber, als wenn man irgendwelche albernen Flugobjekte über Hannover sieht. Ganz grundsätzliche Frage, ohne jetzt diese ganzen Ausschweifungen da mit Sirius und so zu nehmen. Was gibt dir dieses Gefühl für dein jetziges reales Leben hier? Das Gefühl gibt mir, dass die Welt sich auch ins Positive verändern kann und dass man auch dabei ist. Und erstmal. Was lernst du daraus? Ja, also für mich ist es, ich lerne daraus, dass man zum Beispiel Heilenergien, dass jeder Mensch sich selbst heilen kann, wenn er das möchte. Also ähnlich schon wie manche angerufen haben zum Thema Engeln. Also es ist alles sehr verwoben. Aber du ziehst daraus, es höre ich jetzt. Es gibt Zivilisationen, die auch fortgeschrittener sind und. So wie du es jetzt formulierst, höre ich daraus, dass du was Positives daraus ziehst. Ja, das auf alle Fälle. Ja. Auch im Sinne von die Natur respektieren, Lebewesen respektieren und so weiter. Ja, natürlich. Okay, dann kann man ja nichts sagen. Wenn du das dann so siehst und wenn das die Konsequenz ist, dann, wenn jetzt die Konsequenz wäre, dass du denkst, alles soll zerstört werden, dann wäre ich jetzt etwas alarmiert. Nein, das auf keinen Fall. Also in die Richtung geht das nicht. Wenn du so deinen Freunden davon erzählst, wie reagieren die darauf? Sie glauben mir schon, weil ich bin eigentlich ein sehr bodenständiger Mensch und ich bringe auch meine Argumentation, sie kennen mich und sie wissen auch, dass ich nie irgendwas sagen würde, was jetzt absoluter Blödsinn wäre. Also ich bin da noch nie auf jemanden gestoßen, der sagte, oh, der ist aber abgedreht. Oder der ist ja ganz fern von allen Licht und sage ich mal, nee, also das wird, also sie akzeptieren mich. Das ist natürlich. Ja, heißt es denn, dass du jetzt so ganz tapfer normal dein Leben lebst oder hast du vor, irgendetwas zu tun oder hoffst du auf irgendetwas? Nee, also mein Leben ganz normal eben natürlich, aber auch natürlich im spirituellen Bereich mich weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, Verrückungsbegleiter gelernt, Hypnotiseur, das Soziologiestudium zu beenden natürlich und dann langfristig auch gerne im Bereich Heilung, Rückführung, Karma, wie auch immer, also das auch mit Buddhismus und so da du studierst? Wissen, was schlummert, weiterzubringen. Ja. Du studierst Soziologie? Genau, Ja. Glaubst du denn, dass irgendwann mal Aliens auf die Welt kommen oder zu dir kommen? Ja, also auf die Welt definitiv. Zu dir auch? Zu mir? Ja, zu allen. Also klar, auch schon zu mir. Also nicht speziell zu dir, dass sie dich jetzt als Erlesenen da rausheben? Nein, um Gottes Willen, nein. Ja. Nein, so weit geht das nicht. Ja, André. Ich bin der Messias. Ja, es ist ein Mysterium. Jeder Jack ist anders, sagen wir hier. Und jeder möge es nach seiner Fasson soll ja glücklich werden. Wenn du es so siehst und wenn du es, ich meine, das hat ja wirklich gute Auswirkungen auf deine Mitmenschen, insofern ist es auch völlig in Ordnung. Ja, ich bin auch nicht im Wahn oder jetzt irgendwie Psychiatrie gefährdet. Nee, das habe ich schon gehört. Ja. Also ich bin da wirklich schon ganz, auch rational auch. Ja. Ich bin also rational mit diesem Umgang. André, danke für deinen Anruf und dass du dich mal in der Weise so geäußert hast. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Ne? Sehr gerne. Abend noch. Tschüss. Ciao. Tschüss. All die an sowas glauben, mögen mir verzeihen, dass ich da immer so kritisch bin und so uneinsichtig, aber so ist es nun mal. Und naja, der eine denkt so, der andere so. Hier ist Dieter. Dieter ist 36, wollte ich sagen. Nein, 63 ist er. Hallo. Hallo Dieter. Hallo Domian. Wärst du noch mal gerne 36? Ja, wenn ich dann mit meiner Frau schon zusammen gewesen wäre, dann wäre ich gerne 36, ja. Ich verstehe. Oder ahne, was du meinst. Ja, wir sind seit 17 Jahren zusammen. Weswegen hast du angerufen, Dieter? Ich habe angerufen deswegen, weil meine Frau Ende Dezember eine Brustkrebsdiagnose bekommen hat und ich ein unheimliches Problem habe, damit fertig zu werden. Ich kann damit nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Ich bin selber psychisch sehr angeschlagen, weil ich meinen Job verloren habe vor ein paar Jahren und das hat mich runtergezogen. Und Wie genau ist denn die Diagnose? Da gibt es ja eine ganz große Spannweite. Ja, das kann ich auch so genau nicht sagen. Also Diagnose ist eindeutig, dass es bösartig ist. Und noch relativ klein, aber nach einigen Untersuchungen wurde dann gesagt, dass es denn doch dreimal größer ist, als man anfangs gedacht hat. Und ich habe eine unheimliche Scheißangst um sie. Ja, aber lass mich mal noch ein paar Sachen fragen, Dieter. Ja, bitte. Die Diagnose ist jetzt soweit gestellt worden. Ja. Was ist denn jetzt in Planung? Was wird oder soll gemacht werden? Ja, also in Planung ist, dass in 2 Wochen eine Operation erfolgt. Was wird da genau gemacht? Ja, da wird halt der Tumor entfernt. Ja. Derzeit läuft eine Tablettentherapie. Das heißt, die Brust wird aber nicht entfernt? Teilresektion. Ja, okay. Also ich bin auch im medizinischen Bereich tätig gewesen, deswegen. Also eine Teilresektion, allerdings muss ich sagen, was jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist, was ich für positiv halte. Man hat mehrere Untersuchungen gemacht, was Organe angeht, Knochen angeht und so weiter. Und da hat man also bisher, Gott sei Dank, nichts festgestellt, dass das wohlmöglich was gestreut haben das könnte. Das ist eine sehr gute Nachricht, Dieter. Ja, die musst du dir sofort immer gegen deine Angst halten. Ja, aber ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Ich habe nur eine Angst. Also es ist furchtbar. Wenn die Operation durchgeführt wurde, was genau wird dann weiter passieren? Ja, das weiß man nicht. Also das kann man jetzt nicht sagen. Das kann verschiedene Möglichkeiten sein, können verschiedene Möglichkeiten sein. Das kann sein, dass eine Chemo noch stattfinden muss, Bestrahlung oder irgendwas. Das wissen wir natürlich noch nicht. Das hängt sich ja auch ab dann von der histologischen Untersuchung dessen, was man rausgenommen hat. Ja gut, man hat natürlich schon Stanze gemacht und so weiter. Also Gewebeproben sind genommen worden und die haben also eindeutig erwiesen, dass es halt bösartig ist. Aber was jetzt genau, man unterscheidet da ja in verschiedenen Kategorien. Ja. Ich hörte kürzlich nachts eine Sendung von dem Professor Beitel, wenn ich mich recht entsinne, dass er so heißt, ein Krebsforscher, und der sprach von guten und bösartigen Krebszellen. Also ich habe noch nie was von guten, gutartigen Krebszellen gehört, aber... Wie geht denn deine Frau mit der Diagnose und der Situation jetzt um? Ja, sie ist relativ stark gefasst. Allerdings, was mir auffällt in den letzten Tagen, sie spricht sehr, sehr viel darüber. Und das zeigt mir, dass sie da auch ganz stark mit beschäftigt ist. Natürlich. Und, wie reagierst du darauf, wenn sie so stark darüber spricht? Ich höre zu. Und versuche, ich habe Gott sei Dank gute Freunde und die raten mir. Und ich neige dazu natürlich, ja, das auch negativ zu sehen, das Ganze, aber damit helfe ich ihr nicht. Nee, du hörst zu. Was heißt, du neigst dazu, das negativ zu sehen? Was du sagst dann ja? Ja, ich neige dazu, es halt sehr negativ zu sehen. Sagst du ihr das dann auch? Nein, ich sag's ihr nicht so direkt, aber sie merkt es mir an, dass ja. Ich sag's mal so, ich denke mal, dass sie weiß, was ich denke. Mhm. Ne? Merkt sie auch oder kriegt sie mit, in welcher Angst du bist im Moment? Ja, natürlich kriegt das mit, klar. Sie merkt ja, dass ich nichts mehr essen kann und nicht mehr schlafen kann. Das, klar merkt sie das. Aber sie geht nach außen hin relativ gelassen damit um. Aber wie gesagt, wie ich schon eben sagte, indem ich also jetzt festgestellt habe in der letzten Zeit, dass sie sehr viel darüber redet, ist sie auch sehr stark damit beschäftigt. Mhm. Dieter. Ja, ich höre. Ich finde das natürlich völlig verständlich, dass du in großer Angst und großer Not bist. Das ging ja jedem so, jedem Partner zu, so, wenn man mitbekommt, dass die Freundin, die Frau eine solche Erkrankung hat. Allerdings möchte ich sehr gerne an dich appellieren, dich nicht zu sehr in diese Angst hineinfallen zu lassen. Ich glaube, dass du dir sehr damit schadest und auch deiner Frau. Man muss das ernst nehmen, man nimmt das ja auch ernst, darüber müssen wir ja gar nicht reden. Ja. Aber es gibt ja, so wie du es gerade geschildert hast, gibt es ja doch eine ganze Menge Hoffnung. Das ist jetzt noch nicht ein Fall, wo man sagt, die arme Frau ist voller Tumore und da kann man nichts mehr machen. Es ist sehr, sehr viel Hoffnung da. Ja, ja. Ich würde versuchen, immer dieses Hoffnungsvolle zuerst zu sehen. Also der Körper ist tumorfrei, hat man da rausbekommen, was ja schon ein großes... Also so wie ich es bisher, genau, gehört habe, ich denke auch nicht, dass, also ich war nicht dabei bei den Untersuchungen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie mir ja jetzt da irgendwas Falsches sagt. Mhm, gut, so, dann muss man jetzt mal die Operation abwarten. Ja. Dann wird es danach noch wieder neue Informationen geben. Je mehr Informationen man hat, desto besser ist es. Dann gibt es vielleicht noch die eine oder andere Therapiemöglichkeit. Vielleicht brauchst du aber auch gar nichts machen. Wir wissen es nicht. Mhm. Vielleicht wäre es für dich auch etwas stabilisierend, wenn du mal zusammen mit deiner Frau zu einem Arzt, zu dem entsprechenden Arzt gehst und ihr euch das zusammen erklären lasst, was los ist. Ja, das Ganze findet in dem Krankenhaus statt, wo sie arbeitet. Mhm. Sie ist seit 33 Jahren in dem Krankenhaus. Mhm. Und kennt natürlich Gott und die Welt. Mhm. Und das ist ein Brustzentrum auch. Und ich denke mal, dass er da sehr guten Händen ist. Sehr gut, sehr gut. Das habe ich aber bisher jetzt nicht gemacht. Das rate ich dir dringend. So, was ja auch verständlich ist, spekulierst du und denkst die schlimmsten Sachen. Wenn du aber vor einem Arzt sitzt und der das vielleicht mal genau erklärt, ganz genau erklärt, so und so ist die Situation, die Gefahren bestehen, aber diese große Hoffnung ist auch da, ist dir schon mal geholfen. Mhm. Und das andere ist, ich finde sehr gut, dass deine Frau darüber sehr viel redet. Es wäre viel schlimmer, wenn sie alles in sich hinein runterschlucken verstehe, würde. Verstehe, ja. So. Versuche sie dann auch etwas zu stabilisieren. Zeige ihr auch das Hoffnungsvolle und versuche ihr nicht deine Angst zu sehr zu zeigen, weil das zieht sie runter und das bewirkt vielleicht, dass sie dann gar nichts mehr sagt, weil sie denkt, du hast zu viel Angst in der Situation. Ja. Also wenn es irgendwie geht, versuche dich ein bisschen runterzufahren und mehr an das Hoffnungsvolle zu denken, als an all die schlimmen Sachen, die passieren könnten. Mhm. Und suche das Gespräch mit dem Arzt. Ich glaube, das wären die wichtigen nächsten Schritte. Ja, dann werde ich das mal versuchen noch anzuleiern, aber da muss ich sie ja um Erlaubnis fragen. Das kann ich ja nicht einfach so machen. Ne? Nee, du kannst es ja, ihr könnt ja so vorgehen, jetzt, wann ist die Operation? In zwei Wochen, okay. Dann könntest du das ja vorschlagen, dass man nach der Operation, wenn dann alle Befunde vorliegen, dass ihr dann gemeinsam ein Gespräch mit dem Chirurg oder dem behandelnden Arzt dann führt. Ja. Ich glaube, du kannst deiner Frau am besten helfen, wenn du jetzt auch relativ tapfer ihr zur Seite stehst, schön ausführlich mit ihr redest, aber ihr nicht zu viel Angst spiegelst, zurückzeigst. Mhm. Ja? Mhm. Lieber Dieter, dir geht's richtig schlecht, ne? Ja, mir geht's schlecht. Ja. Deshalb will ich dir jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Zwei Ratschläge sind besser als ein Ratschlag, okay? Ja, gut. Sehr gerne. Die Christina ruft dich gleich an und alles Weitere im Hintergrund. Domian, ich danke dir. Dir ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihr euch meldet, weil das war jetzt mein Hilferuf ja, an euch. Und, sehr gerne. Sehr weil ich weiß, dass ich überreagiere. Ja, aber und dann kann man ja, wenn man drüber redet, kann man das ja vielleicht in richtige Bahnen dann führen. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich dir und natürlich vor allem auch deiner Frau von Herzen alles Gute. Dankeschön. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja gut, Domian. Tschüss, Dieter. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist die Telefonnummer. Und euer Sexleben als Filmtitel, dazu habe ich euch ja aufgerufen, uns das zu mailen vorige Woche, und da ist irrsinnig viel angekommen. Wir werten das gerade mal aus und ich glaube, so ab morgen werde ich euch dann jeden Tag so ein bisschen von den bisweilen doch sehr lustigen Vorschlägen hier was vorlesen. Dana ist hier, 19, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dana. Hallo. So, über was reden wir beide? Was ist los? Wir reden darüber, dass ich nach dem Geschlechtsverkehr mit meinem Freund eigentlich immer danach heulen könnte. Och. Immer? Ja, also jedes Mal. Dann habe ich halt Tränen in den Augen und... was sind das ja, für Tränen? Des Glücks oder des Unglücks? Ich kann das nicht beschreiben. Also das ist, ich fühle mich in dem Moment einfach zwar glücklich nach dem Sex, aber auch wiederum unzufrieden, ganz komisch. Also warum? Ja. Versuch mal zu erklären, warum unzufrieden? Ich fühle mich halt total unwohl. Ich kann's nicht erklären. Ich habe da selber schon mal drüber nachgedacht, wer das kommen könnte oder so, aber ich weiß es nicht. Also fühlst du dich? Ja, bitte. Ja. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, woher das kommen könnte, hat halt mit meiner Vergangenheit zu tun, damals, als ich noch Kind war. Und da gab es dann einen älteren Mann, der sich halt sexuell an mir, wie soll ich das sagen, ja, der an mir vergangen hat, ja. Ja. Wie alt warst du da? Ja, zwischen 8 und 10 Jahre. Und was hat der Mann gemacht? Ganz genau kann ich es jetzt auch nicht mehr sagen. Ich kann mich an Einzelheiten erinnern, wie zum Beispiel in einer Tiefgarage hinter seinem Auto, wo er die Hose runtergezogen hat. Ich soll doch seinen Penis anfassen oder soll mir allgemein sein Glied mal ansehen. Oder bei meiner Oma damals im Schlafzimmer hat er mich ausgezogen und sie selber auch. Ich kann aber nicht sagen, ob es zum sexuellen Verkehr gekommen ist, weil ich das heute nicht. Du sagst bei deiner Oma im Schlafzimmer. Wie kam denn dieser Mann in das Schlafzimmer deiner Oma? Ja, das war ein guter Bekannter von ihr damals. Und wir hatten halt ziemlich viel mit ihm zu tun. Und der hat mich auch also schon mal öfter, als wir alleine unterwegs waren im Auto, mich gefragt, ob ich das schon kenne mit dem Sex und wie man das macht und wie man sich selbst befriedigt. Das, und das heißt, das ist immer wieder und schon öfter vorgekommen? Damals. Ja, damals, das war regelmäßig. Also, ja, genau. Mhm. Hast du damals niemandem was gesagt davon? Ja, das ist so rausgekommen, dass ich ihm damals einen Zettel geschrieben habe. Und zwar hat er mir immer gezeigt, dass er gerne mit mir Geschlechtsverkehr haben wollte. Und dann habe ich ihm einen kleinen Zettel geschrieben, wo drauf stand, willst du mit mir schlafen? Also ich habe es in einem anderen Wort geschrieben. Du hast das geschrieben, willst du mit mir schlafen? Genau, ja, weil ich weiß nicht genau, wieso ich das geschrieben habe, aber ich denke mal, weil es halt auch so rübergekommen ist und ich wollte das halt, denke ich mal, wissen. Auf jeden Fall habe ich dann halt mit Ankreuzchen, wie man das halt kennt, so ja, nein. Und dann hat er mir das Zettelchen zurückgegeben und dann war halt ja angekreuzt. Mhm. Ja, und meine Oma hat das damals gefunden in seiner Tasche oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es gewesen ist. Mhm. Und so kam das dann raus und es wurde auch zur Anzeige gebracht. Mhm. Was ist draus geworden? Es ist so halt gewesen, dass man gesagt hat, er ist dement und er wäre... Es kam nicht zu einer Gerichtsverhandlung. Ja, der Termin stand zwar, wir waren auch da, aber dann durften wir halt auch wieder gehen. Mhm. Und ich finde das halt eine Unverschämtheit, weil Das kann ja auch so nicht angehen. Ne? Und dann ist die Sache dann im Sande verlaufen. Danach, ja. Da war der. Ja. Aber danach hat er dich dann auch in Ruhe gelassen. Ja, er hat mich so in Ruhe gelassen. Wir haben uns auch nicht mehr gesehen. Meine Tante, die hat schon mal ab und zu Kontakt zu ihm und er erkundigt sich halt schon mal öfter, wie es mir geht, ob ich groß geworden bin, ob ich große Brüste bekommen habe. Das wagt er heute noch zu fragen? Das wagt er deine Tante zu fragen? In welchem Verhältnis steht denn die Familie oder stand deine Oma zu diesem Mann? Was war das für ein Kontakt? Ich weiß es nicht. Es war ein ganz enger Freund. Ich weiß nicht, ob sie zusammen gewesen sind. Da war ich noch klein. So, ich konnte dann nicht ganz genau sagen, was da gewesen ist. Ja, weißt du, Dana, guck mal, jetzt haben wir eine ganze Weile über diesen Vorfall gesprochen, nachdem du mir das erzählt hast mit dem Weinen, wenn du Sex mit deinem Freund hattest. Ja. Und du hast dich selbst da schon eine sehr gute Spur gewittert. Ja, ich komme vielleicht auch daher drauf, da er hat mit meiner Tante vor kurzem, also vor ein paar Monaten gesprochen und er meinte, es wäre zu einem Geschlechtsverkehr gekommen. Wir hätten ein Kondom benutzt. Jetzt ist, Sache ist, ich weiß davon nichts. Mhm. Ich kann mich an nichts erinnern. Jetzt machst du dir Gedanken und das macht dir natürlich wahnsinnig zu schaffen. Genau. Auf der einen Seite würde ich es gerne wissen, ob es wirklich so gewesen ist, wie er sagt. Und auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht ist es besser, es nicht zu wissen. Nochmal, was ist denn das für ein komischer Typ, der sagt deiner Tante sowas? Ja. Das wäre ein Grund, jetzt nochmal und erneut einen Anlauf zu nehmen und eine Anzeige zu erstatten. Du bist erst 19. Ja, es hat keinen Sinn, wenn es damals schon nicht geklappt hat und das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Wenn der hat ja quasi ein Geständnis deiner Tante gegenüber gemacht. Ja. Also was will man noch mehr als Beweis neben dem, was du zu erzählen hast? Das finde ich ja echt ein Unding. Wie geht denn deine Tante damit um? Die muss doch auch völlig entsetzt sein. Was sagt sie? Ja, keine Ahnung. Also sie erzählt uns das und dann frage ich sie auch, wieso redest du überhaupt mit dem über sowas? Und ich möchte sowas nicht hören. Dazu muss man sagen, meine Tante ist jetzt hat halt auch viel hinter sich im Leben. Die hat psychisch ein paar Probleme. Aber wenn sie einigermaßen bei Sinnen ist, wieso redet sie mit dem Typ und warum erzählt sie dir solche Sachen? Ja. Ich kann es mir auch nicht erklären, ich weiß es nicht. Das ist ja alles völlig undurchschaubar. Hat die gar kein Unrechtsbewusstsein darüber, was da passiert und was sie macht? Und was der gemacht hat? Ist die nicht empört? Ich weiß es nicht. Also ich habe mit ihr darüber nie gesprochen. Also. Aber du hast sie gefragt, warum erzählst du mir das? Und, und was sagt sie darauf? Ja, da gibt es dann keine Antwort drauf. Das ist dann halt so. Was erzählt sie dann? Wo eine Tante ist, ist auch eine Mutter. Was hat keine Mutter? Meine Mutter, die war damals, als das rausgekommen ist, so krass drauf. Die wollte zu dem hinfahren und wollte dem die Kehle durchschneiden, sage ich jetzt mal. Die war so aggressiv auf den und ja. Und wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ach, super. Also ist eher ein freundschaftliches Verhältnis. So, die Tante und deine Mutter, wie sind die verwandt? Sind das Schwestern? Ja, genau. Weiß deine Mutter, was deine Tante da erzählt? Ja, also meine Tante kommt auch selber zu meiner Mutter hin und erzählt ihr das. Was sagt denn deine Mutter dazu? Ja, was sagt meine Mutter? Die ist genauso aufgebracht dann in dem Moment wie ich. Also wir können dann beide nicht glauben, was wir da hören. Und ja, aber wir denken auch beide, dass es irgendwie nichts mehr nützt, wenn wir da jetzt was gegen tun sollten, könnten. Also da bin ich mir nicht sicher. Da müsste man sich jetzt den ganzen Fall erstmal angucken. Aber es geht jetzt in allererster Linie erstmal um dich und um dein Wohlbefinden. Und dein Wohlbefinden ist gerade nicht so doll. Das ist ja für deinen Freund wahrscheinlich auch sehr irritierend, wenn du danach dann immer anfängst zu weinen. Ja, also zum Weinen kommt es jetzt halt nicht oft, aber er merkt natürlich schon, wenn es mir halt nicht gut geht. Und wie reagiert er denn darauf, wenn er sieht, dass du schlecht drauf bist? Ja, er guckt mich an, fragt, ja, Schatz, was ist los? Und ist es, also er weiß auch darüber Bescheid. Mhm. Und er fragt mich dann, ist es deswegen? Und ich bin halt auch offen und ehrlich und sag ihm das dann. Ja. Das ist schon mal gut, dass du ihm das gesagt hast, damit er nicht zu sehr so im Nebel rumtastet, dass er noch denkt, er ist in irgendeiner Weise schuld. Ja, nein, das weiß er. Diana, ich bin mir relativ sicher, dass es da ganz viele Zusammenhänge gibt zwischen deinem jetzigen Befinden und Empfinden und all dem, was da in der Vergangenheit passiert ist. Und diese Vergangenheit holt dich ja durch die Erzählung von deiner Tante immer wieder ein. Ich rate dir dringend, dass du zu einem Therapeuten gehst. Ja, ich habe mir das auch schon mal überlegt. Ich habe aber nie wirklich jetzt gesagt, jetzt mache ich das mal. Also ich wollte erstmal anrufen und mal gucken, was du davon hältst, was vielleicht deine Psychologin im Hintergrund davon hält, ob ich vielleicht richtig liege mit meiner Vermutung. Genau, also mit der kannst du sowieso gleich reden, das ist gar kein Ding. Ich finde das schlüssig, dass deine Vermutung stimmt. Und ich glaube, wenn das so seltsam war und so krass war, dass du da wirklich auch professionelle Hilfe brauchst. Mhm. Ich würde so gerne mit deiner Mutter mal sprechen. Kannst du das mal arrangieren, dass wir vielleicht in den nächsten Tagen miteinander reden können? Ja, klar. Mhm. Denn das ist ja sicher auch interessant von ihrer Warte aus mal zu erfahren, was da los ist. Ja, da kann sie dir auf jeden Fall mehr drüber erzählen als für ich, weil sie kann sich da mehr dran erinnern. Ganz genau. Ja. Gut, dann verbleiben wir mal so. Zunächst mal legst du auf und du wirst von der Christina angerufen und das mit deiner Mama, dass wir da nochmal reden miteinander, das organisieren wir dann im Hintergrund. Okay, darf ich da noch was zu sagen? Zu was? Jetzt noch zu dir halt. Ich hätte gerne ein Autogramm von dir, wenn es in Ordnung ist. Sehr gerne. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, meine Mutter und ich, wir hören deine Sendungen total gerne und ich bin schon so krank, dass ich abends beim Einschlafen bei YouTube mir die Videos angucke, wo mein Freund teilweise schon genervt von ist. Also das ist das Erste, was ich abends anmache, wenn ich schlafen gehe. Ich danke dir sehr herzlich. Wir sind große Fans von dir. Das finde ich sehr nett von dir. Dann kannst du gleich meiner Psychologin, der Christina, deine Anschrift sagen. Christina, natürlich sehr gerne Autogramm. Liebe Dana, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir dir etwas helfen können und wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ja, tschüss. 1:31 Uhr haben wir. Das ist jetzt Hinweiszeit auf unser Thema am Mittwoch. Am Mittwoch heißt das Thema, wie ich es vorhin gerade am Anfang schon sagte, abgedreht und durchgeknallt. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ein gänzlich anderes Leben führen, als wir Normalos das so tun. Die ganz anders leben. Und auch gerne mit Leuten, die besondere Vorlieben haben und besondere Macken oder besondere Ticks. Also, wer von euch hat das Gefühl, nicht in der Norm zu sein, irgendwie anders zu sein, in welcher Beziehung auch immer? Wie lebt ihr damit? Geht es euch gut damit oder werdet ihr angefeindet? Ist es sogar euer großer Wunsch gewesen, endlich so zu leben? Vielleicht habt ihr auch eine Entwicklung dahin gemacht, wie auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, abgedreht und durchgeknallt, das Thema am Mittwoch, dann meldet euch domian@wdr.de oder gerne auch telefonieren, anrufen vor der Sendung am Mittwoch oder während der Sendung. Fallthemen nach jetzt und weiter geht's mit Madeleine und die ist auch 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist. Hi. Dankeschön. So, was ist denn dein Thema? Ich habe einen Geist. Was hast du? Ich habe einen Geist. Du hast einen Geist? Ja. Wie, du hast einen Geist? Wo? Ja, hier. In der Wohnung? Ja, nicht in der Wohnung, die ist auch überall, wo ich bin. Also die ist nicht permanent bei mir, sondern nur manchmal. Die passt auf mich auf und gibt mir Ratschläge. Und ist einfach für mich da. Du bist verrückt. Wie heißt der Geist? Tance. Ernst? Tance. Pam. P-A-N-T-S. Pent, ja. Wann hast du diesen Geist zum ersten Mal wahrgenommen? Vor 3 Jahren, als ich nachts aufgewacht bin, stand sie auf einmal auf dem Flur. Und wie siehst du diesen Geist? Ich sehe den manchmal. Also wenn sie sich mir zeigt, dann sehe ich sie auch. Ich kann mit ihr reden. Und ja. Wie sieht sie aus? Das ist eine ältere Dame, so um die 65, 70. Aha. Hat einen Mittelscheitel, zusammengebundene Haare, leuchtend grüne Augen, einen grünen Smaragdring an der Hand, langes dunkles Gewand. Ja. Hast du zu viele Mystery-Serien gesehen? Gar nicht. Sieht der Geist dann so richtig aus wie ein Mensch oder irgendwie so ein bisschen vernebelt? Nee, die sieht richtig aus wie ein Mensch. Hast du ihn schon mal angefasst? Ja. Kann man Geister anfassen? Also ich kann Tens anfassen. Nein. Ich kann ja die Hand nehmen. Doch. Wie fühlt sich denn ein Geist an? Ja, die fühlt sich ganz normal an. Da ist irgendwas, aber auch irgendwie nicht. Wie soll das befreien? Du hast ihre Hand angefasst? Ja, die nimmt mich auch manchmal so an die Hand und nimmt mich mit. Wie fühlt sich die Hand denn an? Kalt. Kalt, also wie eine Leiche. Ich weiß, es klingt völlig bescheuert, aber es ist so. Und sie spricht auch? Sie spricht auch, ja. Wie beschreibt man die Stimme von ihr? Sie hat eine ganz tiefe Stimme. So. Die erinnert mich immer so an Bonnie Tyler oder Alice Cooper. Kannst nur du den Geist sehen? Ja, und ich kann die auch nur so hören oder so. Aber die kommt jetzt auch manchmal hier in den Raum rein und macht das Licht an und aus. Das sehen auch andere Leute. Es ist doch total gruselig, was du mir da erzählst. Hast du keine... Also, die erste Zeit hatte ich... Ich wohne allein. Die erste Zeit hatte ich so Angst. Aber mittlerweile ist das für mich ein täglicher Begleiter. Ich habe ja schon Angst hier, während ich das höre. Ist der Geist jetzt in deinem Zimmer im Moment auch? Nee, aber die war vorhin vor einer Dreiviertelstunde war die hier und hat nochmal gefragt, was ich heute gemacht habe. Und dann hast du so erzählt? Ja, also ich mittlerweile erzähle ich ihr auch was. Und manchmal kommen auch andere Geister hierher. Ach, die kannst du auch sehen? Ja, aber nur einige. Bei anderen spüre ich halt nur diese negative Energien. Du bist ja drauf, du siehst Geister, sogar viele. Also bis jetzt habe ich nur 3 Stück gesehen. Naja, immerhin, das kann nicht jeder sagen. Also. Terns hat gesagt, ich bin ein Medium. Ja. Und sie hat mir auch zum Beispiel erzählt, ich bin fast Krankenschwester. Und sie sagt auch, wenn schwarze Raben vom Krankenhaus sind das auch Leute, also Geister aus der Unterwelt, die für tot stehen. Und ich habe da jetzt echt mal drauf geachtet. Und wenn jemand steht, dann sind da meistens wirklich schwarze Raben vom Krankenhaus. Du gehst ja ganz locker mit um. Du hast mittlerweile habe ich doch keine Angst mehr vor. Hast du weil ich weiß, das Tanz mich beschützt. Hast du mit dem Geist auch über deinen geplanten Anruf hier gesprochen? Nein. Das hätte mich ja interessiert, was Geister dazu sagen, wenn man in so einer Sendung anruft. Aber ich kann dir sagen, was passiert, wenn man schlecht über sie redet. Ich finde den Geist super. Ich finde den super. Sag mal, was passiert, wenn man schlecht über ihn redet? Ja, den unheimlich Angst. Das hatte ich jetzt auch erst vor ein paar Tagen, habe ich das einer Freundin erzählt. Und die hat sich da total drüber lustig gemacht. Ich wäre doch krank, ich wäre gestört, ich sei zum Psychologen. Seitdem hat sie Klopfen in ihrer Wohnung an der Wand und die Glühbirnen brennen durch und sie schiebt da total Paranoia und ruft mich jede Stunde an, komm schnell hier rüber, guck dir das an. Also ich finde deinen Geist absolut super und freue mich, dass der Geist da ist. Also ich mache mich über ihn überhaupt nicht lustig. Das würde ich dir auch nicht empfehlen. Nein. Ich fände es nur sehr spannend, wenn der Geist jetzt da wäre und ich den Geist was fragen könnte und du quasi übersetzen würdest. Aber kannst du ihn nicht herzaubern? Nee, leider nicht. Die kommt und geht manchmal. Wo hält sie sich denn auf? Wo hält der Geist sich auf, wenn er nicht bei dir ist? In der Unterwelt. Hat sie mal ein bisschen was von der Unterwelt erzählt? Ist doch spannend. Die ist in der Hölle. Also die hat hier mit Lucifer zu tun, so nennt sie den Satan. Und ich habe nicht verstanden. Hat sie es mit Satan zu tun? Nee. Ja. Doch, oh. Aber dann ist es doch ein Böser. Dann ist es doch ein böser Geist, wenn sie mit. Nein, Tanz ist lieb. Ah. Also es gibt den Satan, sagt sie. Sie sagt, es gibt den Satan und ich glaube das auch. Wenn es Gott gibt, gibt es auch Satan. So könnte man es logisch verknüpfen unter Umständen, ja. Ja. Hat sie dir denn schon mal so einen Rat für dein Leben gegeben, wie man ordentlich und wie man den richtigen Weg geht? Nein, sie hat mir gesagt, ich darf auf gar keinen Fall, dass es halt sein kann, dass mich auch andere Geister aufsuchen und dass ich meine Seele an Lucifer verkaufen soll, also an den Teufel, dass der später meine Seele einnehmen darf und behalten darf. Mhm. Sie rät mir da völlig von ab, weil der halt böse ist. Hast du einen Freund? So einen festen Freund? Ja, einen festen Freund. Nee. Ich glaube, wenn ich ihm das erzählen würde, wird der Schrein weglaufen. wenn du ihm das erzählen würdest, meinst du? Nein, wenn ich einen Freund hätte und würde dem das erzählen, ich glaube, der wird hier heulend rauslaufen. Ja. Ja, aber so kann es ja nicht weitergehen. Du musst ja irgendwann mal einen Freund haben. Bis jetzt brauche ich keine Männer. Was für Sex? Jetzt geht das so. Was für Sex brauchst du keine Männer? Ach, nein, also allgemein brauche ich bis jetzt keine Männer. Ach, bis jetzt? Entschuldigung, ich habe verstanden, für Sex brauche ich keine Männer. Ich verstehe. Aber Stichwort Sex ist ein gutes Stichwort. Weißt du, was mich total hemmen würde, wenn ich so einen Geist an der Backe hätte? Natürlich, einen Geist freundlich hier im Raum hätte. Der kann ist einen... manchmal dabei. So, der sieht dich dann, wenn du mit deinem Freund oder wenn du alleine Sex hast. Schämst du dich denn da nicht? Nee. Nee? Ich meine, warum denn auch? Ich meine... In einem Laufhaus hast du doch auch ständig Sex und das sehen andere Leute und diesen Geist, den soll dir das denn erzählen? Lucifer? Gibt's denn in der Unterwelt auch Sex? Haben die Geister auch Sex miteinander? Darüber habe ich mit ihr nicht geredet. Man muss vorsichtig sein, worüber man mit ihr redet. Verstehe. Die wird schnell böse. Also man darf keine alberne Frage stellen. Nein, die wird echt schnell böse. Wobei das ja keine alberne Frage ist, das ist eine berechtigte Frage. Frag sie doch mal so ganz einfache Sachen wie, was ist der Sinn des Lebens? Naja, wenn man das beantworten kann. Na, also wenn ich es als Geist schon nicht weiß, wer soll es denn dann wissen? Ich weiß nicht. Meine Freundin hat schon mal gefragt, wo sie anwesend war, also wo Tanz anwesend war, aber sie wusste das nicht, ob Tanz eigentlich nicht ihre Sachen wäscht. Weil sie hat immer das Gleiche an. Da ist eine Vase runtergefallen. Das fand ich nicht witzig. Was denn? Wer ist da runtergefallen? Eine Vase? Eine Vase, die auf dem Tisch stand. Mensch, Madeleine, du bringst mich ja ins totale Gruseln jetzt. Ach, ich gleich durch die finstere Nacht alleine nach Hause gehe. Das ist ja die Hölle. Da sehe ich ja immer zu irgendwelche Geister. Siehst du nicht manchmal, wenn du rausgehst, so Schatten? Ja, ein paar Penner hier am Dom sehe ich als Schatten, aber keine Geister. Nein, so allgemein, so Schatten, die so am Baum weghuschen, so, das können auch Leute aus der Unterwelt sein. Ja, vielleicht. Ich frage nur noch mal so ganz, du meinst das alles ernst, ne? Ich meine das wirklich ernst. Total ernst. Der mich da erst vorher interviewt hat, der hat, glaube ich, auch gedacht, ich bin völlig auf Gebirge oder so. Also, willst du mich hier auf den Arm nehmen? Hast du ich meine das echt ernst. Hast du denn früher, bevor dieser Geist in Erscheinung trat, was hast du denn da über solche Sachen gedacht? Gar nichts. Ich habe mich da noch nie in meinem Leben mit beschäftigt, weil... Das Einzige, was ich habe mich halt nie für Kirche interessiert. Ich habe mich schon immer für Satanismus interessiert. Ach so. Und mittlerweile bin ich halt schon so eine halbe Satanistin. Vorsicht, das ist nun keine schöne Richtung. Also, nicht so wie du das jetzt denkst, dass ich jetzt Tiere töte und das Blut saufe hier. Nein, aber du sollst ja nicht das Böse anbeten, sondern das Gute. Ja, Fans hilft mir schon. Du bist angehende Krankenschwester, sagst du. Mhm. Da musst du doch nett und gut zu den Menschen sein und nicht böse. Das bin ich wirklich, aber ich kann auch ganz anders. Du kannst ganz anders? Ja. Wann und wie kannst du? Ich kann auch ganz böse werden, dann bin ich auch wie so vom Geist besessen. Mann. Also Madeleine, das Geheimnis können wir jetzt nicht lüften, was da mit dir los ist. Aber hier, meine Vorgesetzte sagt sowieso immer, bei mir war Satan bei, weil ich ja von Natur aus rote Haare. Die macht sich dann mal lustig. Du bist eine süße kleine Hexe. Dankeschön. Also, du grüßt herzlich deinen wunderbaren Geist von mir. Mach ich. Und sag, ich kann gerne auf ihn verzichten. Er soll alles machen. So, er muss nicht bei mir vorbeikommen oder sie muss nicht bei mir vorbeikommen. Und sie soll mich in Ruhe lassen. Lieber, danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss. Sind wir denn heute hier im Irrenhaus? Außerirdische? Irgendwelche Sonnensysteme, wo man vorher geboren wurde? Geistererscheinungen? Mann. Wenn ich das hier sehe in dem Studio, wenn hier plötzlich ist eine Gestalt, dann, weiß gar nicht, was ich ja machen würde. Dann würde ich wahrscheinlich umfallen, ohnmächtig werden oder so. Wer weiß, vielleicht schickt sie Madeleine den Geist ja hier noch rüber. Dann seht ihr den auch vielleicht. Dann muss ich den Radiozuhörer an dem beschreiben. Oje, oje. David ist hier, 33, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo David. Glaubst du Hallo, das, was du gerade gehört hast? Glaubst du das? Jein. Na, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Also, da will ich mich jetzt nicht abneigen von. Okay, bin ich jetzt ganz erstaunt. Mein Lieber, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Alkoholismus. Und zwar bin ich Alkoholiker. Ja. Und ich möchte die Leute davor vorwarnen, zum Alkohol zu greifen. Das ist sehr schön. Warne dich mal lieber selbst davor. Hast du heute auch schon zum Alkohol gegriffen? Ja, habe ich leider. Ich meine es doch sehr zu hören. Du bist hackedicht, auf Deutsch gesagt, oder? Ja, es geht. Sagen wir es mal so. Was hast du denn heute schon getrunken? Eine halbe Kiste. Aber das ist noch wenig in dem Vergleich zu dem, was ich sonst trinke. Halbe Kiste Bier? Ja. Seit wann trinkst du denn schon recht viel? So seit 3-4 Jahren. Hast du auch noch einen Job, eine Arbeit? Nein, ich bin leider in Rente geschickt worden. In Rente schon? Warum? Ja. Warum? Weil das Arbeitsamt hat mich halt zum Gesundheitsamt geschickt und die haben gesagt, nee, Herr David, Sie sind nicht mehr arbeitsfähig. Ich will jetzt mal Nachnamen nicht sagen. Nee, ist schon okay. Okay, das kriegen wir wahrscheinlich nicht geklärt, warum du in Rente bist. Kann ich mir gar nicht so vorstellen. 33 Jahre alt, du bist, abgesehen vom Alkoholismus, bist du gesund? Abgesehen davon, ja. Jetzt willst du hier die Menschen warnen. Das ist ja sehr ehrenwert. Das finde ich ja sehr gut. Was hast du denn schon getan, um aus dieser Hölle rauszukommen? Also ich werde jetzt diese Woche in Entgiftung gehen. Ah, sehr gut. Wann? Ich habe jetzt heute angerufen. Ja. Und habe dann dort gesagt, ich möchte so schnell wie möglich, wie es geht, in Entgiftung kommen. Verstehe. Und wann darfst du hinkommen? Ende dieser Woche. Machst du das zum ersten Mal? Nee, leider zum dritten Mal. Okay, dann klappt's vielleicht beim dritten Mal. Man muss es immer und immer wieder versuchen. Ja. Aber dann gibst du dir jetzt vorher nochmal richtig die Kante? Nee, auch nicht. Also, ich mach's so wie immer, sag ich mal. Mhm. Was ist für dich das Schlimmste in dieser Sucht, in dieser Alkoholsucht? Das Schlimmste ist halt, dass man fixiert ist auf diesen Alkohol. Man ist die ganze Zeit darauf fixiert, ja. Ich brauche unbedingt mein Bier oder Schnaps oder sonst was. Es geht nur um Alkohol? Ja. Hast du eine Frau oder eine Freundin? Ich wohne mit meiner besten Freundin zusammen. Ah ja. Sagen wir es mal so. Sagen wir es so. Jetzt gehst du zur Entgiftung. Wie lange dauert die Entgiftung? Voraussichtlich? Leider nur 10 Tage. Und was passiert dann danach, nach diesen 10 Tagen? Danach wird es dann so aussehen, dass ich für 22 Wochen Entwöhnungstherapie. Ich verstehe. 22 Wochen. Das ist dann eine gute lange Zeit, wo du dich dann wirklich trainieren kannst. Ja. Also, da hat man leider aber auch nur 3 Stunden pro Woche. Aber da bist du in einer Klinik, ne? Oder ist das ambulant? Ja. Nee, das ist ambulant. Das ist ambulant, okay. Das heißt, leider. Da musst du dann aber sehr viel Kraft aufbringen, dass du natürlich die Finger vom Alkohol lässt während der Zeit und danach natürlich auch. Ja. Jeder Tag, an dem du trocken bist, ist ein Sieg. Genau. So muss man sehen. Was ist dein Wunsch, dein Traum, David, wenn du schaffst? Wie möchtest du leben? Also, was möchtest du tun? Mein Wunsch ist wirklich, dass ich es komplett durchziehe. Ja. Wie meine Freundin auch. Weil die war auch ist Alkoholikerin. Die hat's geschafft. Alkoholikerin oder Alkoholiker ist man halt sein ganzes Leben. Ja, ja. Ne? Schon klar. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. So, dann, so dann, dann, und die hat es jetzt geschafft, seit 6 Wochen clean zu sein. Also das möchtest du auf jeden Fall auch schaffen. Was ist dann so ja. weiter dein Traum? Was möchtest du vom Leben noch haben? Wie möchtest du leben? Ich möchte auf jeden Fall trocken bleiben. Ja. Das ist auf jeden Fall mein richtiger Wunsch. Also, ich mache mal einen Vorschlag, David. Du bist jetzt gerade in einer harten ja. Zeit. Der Entzug steht an. Das wird dann nochmal sehr hart werden. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir beide mal, sagen wir mal so, im April nochmal telefonieren könnten, um mal ja. so abzugleichen, wie der Stand der Dinge ist. Ja, würde ich gerne machen. Meldest ja. du dich dann nochmal und dann ja. unterhalten wir beide uns ein weiteres Mal. Ja, wie okay, wirst denn, wenn du dich dann an mich erinnerst. Ich werde mich an dich erinnern. Jetzt bis zu dem Entzug, wie wirst du denn die Tage noch verbringen? Was machst du den ganzen Tag? Ganz ehrlich, ich werde weiter halt so meinen Pegel halten mit dem Trinken und werde zusehen, dass es nicht zu viel wird. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Sitzt du den ganzen Tag zu Hause auf deinem Bett und säufst Bier? Nee, das nicht. Also ja, obwohl ich habe auch einen kleinen Hund. Ja. Und mit dem gehe ich halt ziemlich viel raus. Also, und das heißt, zu Hause sitzen, saufen, Gassi gehen, saufen, Gassi gehen. Leider ja. Und diese Hölle wird hoffentlich dann am Ende der Woche zerbrochen, durchbrochen. Ja, das hoffe ich auch. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du schaffst, lieber David. Drücke die Daumen, ja. wünsche dir Kraft und wir sprechen Ende April nochmal, okay? Ja, ich rufe dich dann auf jeden Fall nochmal an. Genau, alles Gute und toi toi toi. Ja, einen schönen Abend dir noch. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Hoffentlich schafft das. Hier ist Henry. Henry ist 18. Guten Morgen, Henry. Hallo. Das ist aber eine gute Leitung. Ja, ich weiß. Ist ja auch 1 und 1. Ja. So, Henry, um was geht's? Ja, also meine Freundin hat halt vor einer Woche halt so ein bisschen viel Tabletten genommen. Und ja, also es war jetzt nicht so, dass sie jetzt gleich lebensgefährlich halt, also Schäden hat. Aber sie ist halt im Krankenhaus und ihr wurde halt der Magen ausgepumpt. Und also sie hat ja. die Tabletten genommen, um sich das Leben zu nehmen? Ja. Wie lange ist sie schon deine Freundin? Ja, heute 6 Monate. Weißt du, warum sie sich das Leben nehmen wollte? Ja, wir haben uns gestritten halt vorher, weil sie mit einem Kumpel von mir auf Klassenfahrt war, wo sie halt so ein bisschen freizügig rumgelaufen ist und dann so freizügige Bilder von sich halt auch verschickt hat an Mädels und Jungs. Warst du eifersüchtig? Ja, ein bisschen. Und was hast du ihr gesagt? Ja, ich habe ihr gesagt, dass das so nicht geht und dass ich das nicht okay finde, wenn sie da so halbnackt rumläuft und dann auch so Bilder von sich verschickt. Und ich weiß, wie das ist, die landen dann schnell im Internet oder auf Facebook und dann irgendwelche Perversen, die sich da... Aber nur, weil man sowas sagt, das ist ja nur recht normal, was du da gesagt hast. Deshalb bringt man sich ja nicht um. Ja, sie ist halt schon so ein bisschen tablettenabhängig. Also sie nimmt halt jeden Tag mindestens so 1 bis 2. Was nimmt sie denn für Tabletten, weißt du das? Ja, Ibuprofen 400 Milligramm, glaube ich. Warum nimmt sie das doch? Eigentlich so ein Schmerzmittel. Ja, ne, sie denkt halt irgendwie, dass sie irgendwie Schmerzen hat und dann nimmt sie sofort eine. Also wenn sie so leichte Kopfschmerzen oder Migräne oder sowas hat, dann nimmt sie einfach sofort eine. Aber jetzt nochmal, ihr habt dann ein bisschen gestritten deshalb, nachdem du gesagt hast, sie soll nicht so... Und dann, wie ging es denn weiter? Ja, also ich war bei mir zu Hause und wir haben dann geschrieben und sie meinte so, ja, okay, dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr aufs Leben und dann nehme ich jetzt Tabletten. Ja, und dann kam halt nichts mehr. Und dann lag ich im Bett und dann hat eine Viertelstunde später mein Handy geklingelt und ihre Mutter hat dann halt angerufen so, ja, deine Freundin liegt da hier bewusstlos auf dem Boden und ich habe jetzt einen Krankenwagen angerufen und kannst du nicht kommen und so. Mhm. Ja, bin ich dann auch ins Krankenhaus gefahren und ja, das war dann alles ein bisschen stressig. Aber sie hat es ja quasi angekündigt, aber du hast es nicht so ernst genommen. Ja, naja, wenn sie halt jeden Tag welche nimmt, dann nimmst du das irgendwann nicht mehr ernst. Nee, weil sie auch sagte, dann hat das Leben ja keinen Sinn mehr. Das hat sie ja vorher so gesagt, so in etwa, ne? Ja. Hast du nicht so, wie hast du das denn aufgefasst, als sie das gesagt hat? Ja, ich hab's nicht so ernst genommen, eigentlich. Hat sie schon mal sowas gemacht? Ja, ne, nicht gemacht, aber sie hat es halt angedroht oder wollte es machen. Wie findest du, also wie geht's dir denn jetzt? Im Moment? Ja, schon besser. Schon besser. Und sie hat diese Tabletten, die du gerade genannt hast, davon hat sie viele genommen? Ja, ich weiß aber nicht, wie viel. Mhm. Magen ausgepumpt und... Ja. Liegt sie denn jetzt immer noch im Krankenhaus? Ja. Ja. Aber dann muss vielleicht noch was anderes sein, ich weiß ja nicht. Und besuchst du sie im Krankenhaus? Ja, also so jeden, also kommt immer drauf an, wie lange ich Schule habe. Und wie ist das denn so, wenn ihr beiden miteinander sprecht? Wie empfindest du das? Ja, so, also das ist halt so, dass das zwischen uns steht irgendwie und so keiner traut sich so richtig so zu reden. So darüber. Ach so, Hat sie sich noch nicht irgendwie entschuldigt? Oder hat irgendwas? Nein, also wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen eigentlich, warum und was jetzt eigentlich genau. Wie findest du denn diese Aktion, die da jetzt gelaufen ist? Ja, schon dumm, also an sich. Halt total verwirrend, weil ich hätte ihr das so nicht zugetraut. Also, weil sie, also auch wenn sie das immer wieder sagt, hätte ich ihr das so nicht zugetraut. Mhm. Machst du dir selbst irgendwelche Vorwürfe? Hast du Schuldgefühle? Ja. Inwiefern? Ja, halt, dass ich halt nicht eingeschritten bin und gesagt habe, ja, mach nicht oder lass es oder so. Mhm. Gut, aber du hast es nicht so ernst genommen und das nimmt man vielleicht auch nicht so ernst. Ich finde zum Beispiel, du brauchst dir keine Schuldgefühle machen, weil du das kritisiert hast, da mit dem, dass sie da so leicht bekleidet sich hat fotografieren lassen. Das ist ein gutes Recht, das kann man als Freund sagen. Ich finde, dass sie komplett überreagiert hat. Wahrscheinlich ist es aber auch noch verknüpft, dass sie auch andere Probleme im Leben hat. Kannst du darüber was sagen, weißt du das? Ja, also es ist halt so, dass sie halt Stress mit ihren Eltern hat, weil sie halt schon mal so Bilder halt auch so über Skype und andere soziale Netzwerke geschickt hat. Mhm. Und dann war halt letzte Woche, also vorletzte Woche dann ein Brief von dem komischen Bundesjugendamt da bei ihren Eltern und dann hat sie halt richtig Stress gehabt und dann haben wir uns die ganze Woche nicht gesehen, weil sie halt nicht raus durfte. Ja, verstehe, da brennt es an allen Ecken. Ja. Wie alt ist sie eigentlich? 16. 16. Mhm. Ich würde an der Stelle, Henry, auf jeden Fall mal das Gespräch suchen, das kann nicht schaden. Damit das nicht so zwischen euch beiden steht. Das ist auch gut, weil sie dann Vertrauen zu dir aufbauen kann. Frag sie doch mal ganz offen, warum sie es eigentlich gemacht hat. Und frag, was sie sonst alles noch so bedrückt. Vielleicht gibt es ja noch andere Sachen. Ja, ich frage ja eigentlich jeden Tag, was noch so ist. Aber sie sagt dann halt ja nichts und guckt dann halt traurig. Mhm. Aber das ist ja eben das Wichtigste in einer Beziehung, dass man wirklich so viel Vertrauen hat, dass man eben solche gravierenden Dinge sich erzählen muss, sollte. Ja. Und je mehr man das kann, desto besser geht's dann auch in der Beziehung. Ich glaube, das Allerbeste ist, du kannst dir am besten zur Seite stehen, wenn du ihr auf jeden Fall keine Vorwürfe machst, sondern sie einfach fragst, sie ernst nimmst und ihr zeigst, dass du da bist. Und vielleicht auch nochmal deine Reaktion erklärst, dass das ja nicht böse gemeint war, auf sie bezogen, sondern dass du einfach halt auch ein bisschen eifersüchtig warst und das nicht so gerne siehst. Und das muss ja auch jeder verstehen, der mit jemandem zusammen ist. Also, dass du einfach die Schärfe nochmal rausnimmst. Offensichtlich hat sie das ja sehr verletzt, wie du sie kritisiert hast. Aber erklär dich einfach nochmal ein bisschen. Ohne den ganzen Fall jetzt wieder aufzurühren, da musst du auch vorsichtig sein. Ja. Mein Lieber, die Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ich glaube, das ist gut, das ist besser. Dann sind wir ganz auf der sicheren Seite. Vielleicht können wir dir noch einen Rat geben, ja? Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Mein Lieber. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik. Heute Nacht Tim Donke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich freue mich auf euch und ihr könnt natürlich mailen, domian@wdr.de oder morgen eine Stunde vor der Sendung anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Bis morgen. Tschüss.